WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Kami und ist 32. Guten Morgen, Kami. Hi, Domian. Hallo. Mein Name ist Matthias, also Kami. Und mein Opa, der ist im Krankenhaus gewesen und der hat Krebs gehabt, Blasenkrebs, bösartig. Moment mal, ich unterbreche mal eben. Mein Name, hier ist Matthias, mein Name ist Kami. Verstehe ja, also so ist mein Spitzname. Ach so. Genau. Okay, ist das auch mal geklärt. Jetzt wolltest du von deinem Opa erzählen, der sehr krank ist. Genau, also der ist im Krankenhaus gewesen und hat Krebs gehabt so und der hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, weil er so verzweifelt war, weil ihm keiner geholfen hat im Krankenhaus. Und die ganze Familie steht halt hinter ihm. So, und die haben anscheinend bei ihm gefuscht. Und dann ist er von Krankenhaus zu Krankenhaus, also 4 Krankenhausaufenthalte hatte er in 4 Monaten. Es ist, seit Mai ist er im Krankenhaus gewesen. Jetzt ist er erst vor 4 Tagen rausgekommen, ist jetzt zu Hause. Ist es Blasenkrebs, hast du? Ja, Blasenkrebs, ganz heftigen Krebs. Was ist denn mit ihm gemacht worden, woraus ihr schließt, dass das... Also, sie haben das verödelt bei ihm. Ja. Und er kriegt ja auch Makromark. Mhm. Und das ist ja so ein Blutverdünner halt. Mhm. Und das haben sie nicht abgesetzt und dadurch kam dann diese Komplikation. Mhm. Also er ist immer wieder aufs Klo, weil da kam Blut, immer wieder Blut, ganz viel, es hört nicht mehr auf. Aber das muss man doch vorher... Und dann dachten die Ärzte halt durch diese wie soll ich das jetzt sagen? Ich meinte gerade, das muss man da vor einer Operation angeben, ob man Makoma-Patient ist. Ja, Domian, ich bin jetzt mal dran, die Freundin. Ach, die Freundin. Ja, er ist ein bisschen aufgeregt und ich sollte jetzt mal kurz übernehmen, dass wir das nicht so abbrechen. Wie heißt denn die Freundin? Ich bin Nancy. Nancy. Ja. So, das war aber ein abrupter Wechsel jetzt. Ja, er ist zu aufgeregt. Okay, also... Wir haben die Geschichte soweit gehört, dass der Opa von Kami sehr schwer krank ist. Genau, dann habe ich gerade gesagt, eigentlich vor einer solchen Operation sagt der Patient doch, dass er Makoma-Patient ist. Und dann richten sich die Ärzte darauf ein. Ja, normalerweise schon. Und das Problem ist auch, er hört sehr schlecht. Und das war dann auch noch so eine Sache, bei ihm muss man eher sehr, sehr langsam reden. Und dann hat er das wahrscheinlich nicht richtig rüberbringen können und er war halt den Ärzten irgendwo ein bisschen ausgeliefert auch. Mhm. Aber wenn der Opa ein bisschen langsam ist im Sprechen und im Erklären, dann müsste doch eigentlich ein Angehöriger zusammen mit ihm vorher das Arztgespräch führen. Normalerweise schon und er dachte auch, er ist in guten Händen und so. Bloß, es hat also kein Angehöriger mit ihm das Gespräch geführt. Das Arztgespräch zusammen. Nee. Okay, aber erzähl erstmal weiter. Ja, auf jeden Fall in diesem Krankenhaus, da haben sie halt dann gefuscht. Und dann ist er ins andere Krankenhaus gekommen und da haben sie ihn erstmal ein bisschen stabilisiert und haben ihn dann bisher verödet. Dann ging es ihm ein bisschen besser und sollte dann eine Therapie machen, dass er sich wieder ein bisschen aufbaut. Mhm. Nun ist er ungefähr seit 5 Tagen draußen und hat jetzt so eine ambulante Sache gemacht, also so Training. Mhm. Und jetzt fängt es aber wieder an. Und wir denken halt, dass das erste Krankenhaus halt da was mit zu tun hat. Ich muss mal ein bisschen fragen, was für ein Training, was ist das für ein Training nach einer Blasenkrebsoperation? Also das ist quasi wie so... dass man dann so ein bisschen mit Bewegung und so, also mit Sport ein bisschen und dass man halt wieder, weil der Körper ist ja auch geschwächt, ne? Okay, ja. Und deswegen denken wir, dass das erste Krankenhaus daran Schuld hat. Also ihr sagt oder glaubt, dass das erste Krankenhaus gefuscht hat? Ja. Worin liegt der Fusch? Dass die nicht berücksichtigt haben, dass er Marcomar-Patient ist oder in etwas anderem? Das Blut halt noch im Urin war in der Blase und das ist nicht richtig abgesaugt worden. Ja, das Blut war wohl noch in der Blase und das wurde dann halt wohl auch nicht richtig abgesaugt. Mhm. Weil da kam er dann auch so, es kommt ja auch so ein bisschen klumpartig immer so ein bisschen noch raus beim Toilettengang. Mhm. Und jetzt ist er halt auch wieder so verzweifelt, dass er wahrscheinlich jetzt wieder rein muss, aber das kann man ja mit einem 86-jährigen Mann nun eigentlich auch nicht machen. Ne? Mhm. Wie fühlt er sich denn im Moment zurzeit? Also psychisch ist er im Moment nicht gut drauf. Und seine Frau, die ist ja auch eine alte Frau, die ist ja auch schon über 80, sie sagt auch selber, also sie sagte zu mir, ja, ich schlafe auch überhaupt gar nicht mehr nachts und ich kenne ihn gar nicht so. Er ist eigentlich sonst immer der ruhige Pol gewesen. Ja, und wie ist er körperlich drauf zurzeit? Also das Problem ist, er übernimmt sich dann auch immer sehr viel. Wir bremsen ihn dann schon, weil er immer natürlich machen will, aber eigentlich kann er es gar nicht. Mhm. Also er ist auch total schlecht. Ja, aber was ist mit der Blase im Moment? Morgen müssen wir wieder zum Arzt und wir denken eigentlich, weil er überspielt es so ein bisschen. Wir haben schon gemerkt, er sagt immer, ach naja, ist nicht so schlimm und so. Aber es ist ja wieder da und ich denke mal, dass sie dann auch sagen werden, sie müssen vielleicht wieder ins Krankenhaus. Was ist denn wieder da? Also es ist wieder Blut im Stuhl. Im Urin? Ja. Genau. Mhm. Also ich kann ja hier, und das ist ja gar nicht meine Aufgabe und ich kann es ja auch nicht, keine ärztliche Beratung führen. Ich kann euch nur dringend raten, Nancy und Kami. Ja. Dass ihr auf keinen Fall, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, dass ihr in dieses erste Krankenhaus zurückgeht. Auf keinen Fall. Nee, wir gehen dann wieder nach St. Georg. Nee, das wollten wir auch nicht. Wir wollten dann auch wieder da, wo es schon mal ganz gut war. Genau. Dann geht dahin, wo ihr den Eindruck habt, wo ihr Vertrauen habt zu den Ärzten. Und was ganz wichtig ist, wenn man so einen alten Patienten in der Familie hat, begleitet ihn. Ja, das machen wir auch. Ne? Das, ich bin immer für ihn da. Genau, dass du, Kami oder Nancy, oder vielleicht sogar beide zusammen mit ihm zu dem Arzt geht und euch beraten lasst, damit der Arzt euch genau erklärt, was ist da los, muss er operiert werden, vielleicht muss er ja gar nicht operiert werden, vielleicht kann man das ja so auch in den Griff bekommen. Also das finde ich das Wichtigste, einmal zu einem Arzt zu gehen oder ein Krankenhaus, dem man vertraut und dass man immer an der Seite eines solchen alten Menschen ist. Denn natürlich versteht er das ein oder andere in der Aufregung nicht und es gibt genügend Ärzte, die nicht gut aufklären und die rattern so ihr Latein runter und dann stehen die Patienten da und wissen gar nicht, was los ist. Wir haben halt nur Angst, weil er sich halt mal die Pulsadern, dass wir vielleicht die Stärke nicht haben, ihn da wieder aufzubauen und dass er dann hoffentlich dann nicht wieder sowas... Mhm. Nun ist das in der Generation ein bisschen schwer, glaube ich, mit Psychologen. Dennoch meine Frage an dich, an euch, könnte man ihm das mal vorschlagen, dass er vielleicht zumindest für ein paar Stunden mal zu ein paar Terminen zu einem Psychologen geht? Ja, da könnte man mal versuchen. Versucht es doch ganz einfach. Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn der Psychologe gleichzeitig auch Psychiater ist, dass er vielleicht auch noch das ein oder andere beruhigende Medikament bekommt, dass er einfach mal ein bisschen ruhig ist und zur Ruhe kommt. Das hat er auch bekommen, Domian. Ja. Also ein bisschen Psychopharmaka hat er schon bekommen, glaube ich. Tavo habe ich, glaube ich, gesehen, aber in geringer Form. Ich glaube, es waren nur 25 Milligramm, das ist nicht allzu viel. Nee, und das ist auch auf Dauer nicht einzunehmen. Genau, das ist ein sehr starkes Medikament, das macht abhängig. Mein Vater hatte das auch mal eine Zeit genommen. Und dann nur negative Erfahrungen mitgemacht. Da gibt es viel bessere Sachen, die nicht abhängig machen und den Menschen auch helfen. Also wenn ihr auf den drei Säulen jetzt gutes Krankenhaus mit Vertrauen, ihr bei ihm, ihr begleitet ihn und versucht auch noch eine psychologische Hilfe für ihn zu organisieren. Ja. Wir rufen euch gleich nochmal an und meine Psychologin schaut mal nach, ob sie in eurer Umgebung, da wo ihr wohnt, kommt aus Hamburg, habe ich das gerade richtig verstanden, aus Hamburg? Ja, Langhorn. Ja, also wunderbar. Da werden wir schon irgendwas für euch finden, wohin ihr euch dann mit ihm vielleicht wenden könnt. Okay? Alles klar. Okay. Nancy und Kami, viel Glück für euren Opa und alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Guten Abend, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist hier unsere Nummer. Unsere heiße Nummer ins Studio. kostenfrei für euch. Und diese Nummer hat auch die Ute gewählt. Ute ist 67. Guten Morgen, Ute. Hallo, Domian. Hallo, Ute. Also es ist jetzt ganz nett, dein Gesicht zu sehen, deine Stimme nicht zu hören. Du bist verzögert. Ja, das ist so. Aber das ist ganz lustig. Ja. Also ich hatte aus einem ganz anderen Grund angerufen, aber man hat dann dahin gelenkt für das, was ich heute da erlebt habe. Ich möchte das nur kurz umreißen. Bitte. Mein Mann liegt in einem Schwerbehindertenheim, ja. In einer Pflegeeinrichtung. Schon lange? Ein Doppelzimmer. Schon lange? 2,5 Jahre. Ah ja. Mhm. Wir haben schon mal miteinander gesprochen, aber das hat einen anderen Zweck. Okay. Oder einen Sinn vielmehr. Und heute Nachmittag ist Folgendes passiert. Ich hatte also gut 3,5 Stunden Ohrensex. Ja. Ich wiederhole, du hattest heute mehrere Stunden Ohrensex. Aber sowas von. Das heißt, ich lag bei meinem Mann am Bett, das Zimmer ist durch einen Vorhang geteilt. Und der gute alte Herr hatte also dermaßen Erlebnisse und das über 3 Stunden. Moment mal, also der Mann, der neben deinem Mann liegt, oder wie? Ja, wie gesagt, durch einen Vorhang getrennt. Ach so, und du hast gelauscht, was da abgelaufen ist. Ich kann nicht lauschen, das war so laut. Du musstest zuhören. Ich war mehr oder weniger gezwungen. Und mit wem hat er da Sex gehabt, oder? Wahrscheinlich so, wie es sich angehört hat, mit seiner Frau. Und die war auch hinter dem Vorhang? Nein, er war ganz alleine. Da hat er mit der telefoniert? Auch nicht. Er ist also sehr dement. Ach so. Hat aber dann und wann sehr klare Aussprache. Ich verstehe, das war eine Fantasie von dem Mann. Er hat geträumt. Also er hat wirklich geschlafen und hat im Traum gesprochen. Aber sowas von. Oder im Wachtraum. Ich weiß es nicht, wie Menschen sich da benehmen. Jedenfalls, er hatte ganz ein verzücktes, in Ekstase geratenes Gesicht. Ja. Ich bin einmal aufgestanden, hab mal hinter den Vorhang geguckt. Ich wollte gerade sagen, er musste gespingst haben, damit das Gesicht siehst. Gespingst. Ich denke, was macht der arme Kerl? Und das waren Wörter, mein lieber Freund. Also ich habe zum Schluss noch 2 Stunden nur zum Pflegepersonal gesagt, ich hätte jetzt gerne ein Glas Sekt und die Zigarette danach. Vielleicht eine ganz kurze Kostprobe der Wörter. Oha. Ganz kurz. Also, du hast so wunderschönen Busen. Ich will dich poppen. Komm, setz dich auf mich. Und du kannst... Warum versteckst du dich denn immer? Gut, das ist ja noch alles im normalen Bereich. Und jetzt kommt es. Aber dann, die Atemzüge waren dementsprechend. Ja. Also, du hast gemeint, da ist jetzt jede Menge Halleluja dahinter Vorhang. Ja. Und der arme Kerl war auch nur mit sich alleine und er kann auch keine Hände bewegen. Also, das wollen wir mal dazu hören. Und er schlief ja, wie du sagtest. Er hat das ja im Schlaf gesagt. Er hat die Augen auf und man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Oder was er da für Vorstellungen hat. Genau, also onaniert dabei hat er nicht. Nein, das geht gar nicht. Er kann sich gar nicht bewegen. Und das Pflegepersonal hat mir erzählt, das geht schon seit Sonntag so. Ja, das ist ja Wahnsinn. Heute von der Pflegerin, die ihm vorlesen sollte, hat er gemeint, nee, sie soll ihm doch nicht vorlesen, sondern sie sollte ihm doch mal bitte helfen. Echt? Das hat er gesagt? Ja. Ja. Das ist, sie ging mit roten Ohren raus. Wir lachen jetzt so darüber. Das ist ja, sicherlich. Tut mir leid, nee, ich glaube, das ist sicher für Pflegekräfte in diesen Bereichen ein durchaus seriöses Thema. Wie geht man damit um, wenn dementkranke Menschen sexuelle Bedürfnisse haben? Was aber sowas. Als seine Frau dann anschließend kam, habe ich sie darauf vorbereitet, draußen auf dem Flur, und habe ihr gesagt, dass sie möchte bitte jetzt ihn etwas beruhigen. Mhm. Und die arme kleine alte Dame, die hat also sich so geschämt. Das hat mir so leid getan. Und wir haben dann versucht, ihr zu vermitteln, dass das doch ganz normal ist, Essen und Trinken. Und dass er jetzt nun mal, auf eine andere Art und Weise eine Freude hat. Er war auch ganz entspannt und war nicht so boshaft wie sonst. Aber es war alles in allem, habe ich gesagt, ich hätte gerne die Zigarette danach. Ist natürlich kurios, wenn man als Fremder dann da im Raum sitzt und das alles mitkriegt von einem fremden Mann. Ja, Herr Domian, weißt du, wenn du da jedes Mal sitzt und 3, 4, 5 Stunden unter Umständen am Tag, ist dir nichts Menschliches mehr fremd. Das glaube ich, ja, das glaube ich. Wie ist denn der Zustand deines Mannes? Wie geht es deinem Mann? Es geht ihm nach wie vor unverändert. Er kann nicht sprechen. Er kann sich nicht mit mir verständigen, wir verstehen uns durch die Augen und ich habe gelernt, seine Töne zu deuten, seine Handbewegung. Er drückt meine Hand, er streichelt mein Gesicht und er gibt mir zu erkennen, wie lieb er mich hat und wie sehr er mich doch braucht. Und ist das Ganze ein Resultat, eine Schlag, der Resultat, das Resultat, ein Schlaganfall, ja. Ja, seit 2,5 Jahren jetzt, er ist 75 und ich wusste von Anfang an, dass ich ihn nie wieder zurückbekomme. Aber was soll ich, es ist mein Leben. Ja, und er ist... In guten wie in schweren Tagen. Natürlich. Und jetzt sind halt die schweren Tage. Sind die schweren Tage, ja. Und du glaubst, dass er geistig ganz klar ist? Aber sowas von klar. Der hat dann alles mitgekriegt. Der hat das? Gelacht, der hat die Schultern gezuckt, wenn ich ihn angeguckt habe, dann hat er meine Hand gedrückt. Und wie ich mit dem, wie gesagt, mit der Zigarette gesagt, da hat er genickt. Er kriegt alles mit. Das ist ja das Elend, dass er alles mitkriegt. Das wollte ich gerade fragen. Du gehst sehr oft deinen Mann besuchen. Ja, selbstverständlich. So, dann siehst du das dein ist mein Leben. Da ist es dein Leben. Wie lange seid ihr verheiratet? 54 Jahre. 44 Jahre. Mein Gott. Ja. So, dann gehst du dahin. Das ist doch eigentlich erschütternd. Da liegt der Mann, den du geliebt hast, so schwer krank. Den ich immer noch liebe. Den du immer noch liebst, genau. Mehr wie zuvor. Und du weißt, wie sehr er leidet, dass er sich nicht bewegen kann, dass er nur gucken kann, dass er bei klarem Verstand ist. Zerreißt dir das nicht das Herz jedes Mal? Zerreißen ist überhaupt kein Thema. Ich weiß ja nie, wenn ich da rausgehe, ob ich ihn noch mal lebend wiedersehe. Mhm. Es kann ja jedes Mal zu Ende sein. Kann er allein atmen und schlucken? Ja, Gott sei Dank, das kann er. Und er kann auch Gott sei Dank jetzt wieder essen und trinken. Mhm. Das war vorher auch nicht der Fall. Was glaubst du denn, du kannst ihn ja gut beurteilen, du kennst ihn gut, in welcher seelischen Verfassung er ist? Er möchte lange schon sterben. Er möchte sterben. Mhm. Ja. Wenn es ihm nachging, lieber heute wie morgen. Ich sage immer zu ihm, Junge, ich kann dir doch nicht das Kissen auf der Hals drücken. Das geht doch nicht. Mhm. Dann guckt er mich an und... Wir haben viel miteinander geweint, aber ich habe mich damit abgefunden jetzt und jetzt versuche ich viel mit ihm zu lachen, weil das ganze Theater nützt uns nichts, es macht uns nur noch mehr zu schaffen und wir sinken runter und können nicht mehr und sind ohne Ende traurig. Ertappst du dich? Traurig zu sein, die schwarzen Löcher, die Zeit kann ich mir zu Hause nehmen. Ertappst du dich dabei? Dass du, obwohl du ihn so sehr liebst und du alles für ihn tun würdest, dass du sogar manchmal denkst, es wäre für ihn besser, wenn er sterben würde? Nicht für mich, für ihn. Für ihn. Ich nehme das gerne weiter auf mich. Mhm. Das ist meine Arbeit, die ich jetzt zu leisten habe, die von mir verlangt wird. Aber für ihn selber weiß ich es nicht, ob... Er möchte gerne und er ist jetzt auch in der Palliativmedizin und er hat heute damit auch einen kleinen Kreislauf, Schwerpunkt, da habe ich schon gedacht, oh mein Gott. Allerdings, ich sehe alles nicht mehr so verbissen. Woher weißt du genau, so genau, dass er sterben möchte? Das hat er mir, ich frage ihn, ich unterhalte mich mit ihm. Du stellst dann Fragen und dann drückt er die Hand. Ich habe ihn gefragt beispielsweise, ich sage, Schatz, wie geht es dir? Und dann sehe ich an seinen Augen und dann frage ich, ich sage, ich weiß, Schatz, du möchtest gerne einschlafen. Und also solche Antworten kriege ich. Er kann auch mit Ja und Nein. Ach, das nur geht man schon. Muss genau wissen, wie das Ja oder dieses Nein einzuordnen ist. Ich verstehe. Also so diese Grundlaute kriegt er noch heraus. Aber die verstehe auch nur ich. Die verstehst nur du. Ich verstehe. Die versteht keiner. Die anderen, die denken immer, wenn er Ja sagt, das ist Ja, oder wenn er Nein sagt, das ist Nein. Nee, so geht das nicht. Versetzt du dich manchmal in seine Lage und denkst, was du, Ute, empfinden würdest, wenn du in der Situation wärst? Ständig. Wie ist das Ergebnis deiner Gedanken? Beschissen. Würdest du auch sterben wollen? Ja. Vor allen Dingen, wenn man die ganzen Umstände bedenkt, die so ein Pflegeheim mit sich bringt. ist das kein lustiges Leben. Und ich habe mich sehr schwer getan und habe jetzt die 2,5 Jahre dafür gebraucht, das in etwa zu ertragen für meinen Mann. Was meinst du mit Umständen zum Beispiel? Da haben wir schon drüber gesprochen. Über die, Pflege in Anführungszeichen. Ich verstehe. Ich habe viel Witz gemacht. Die Andeutung. Und ich habe denen noch gesagt, ich hole Presse und alles, ich weiß nicht was. Und man hat mir dann damit gedroht, meinen Mann rauszuschmeißen und was weiß ich nicht. Ich mache es jetzt auf meine Art und komme damit dann besser zurecht. Und du bist da, Gott sei Dank, hat er jemanden, der guckt und aufpasst und ihn ständig besucht. Das haben viele. Ohne dem bist du in jedem Heim, in jedem Krankenhaus verloren. Mhm. Stehst du auf dem Abstellgleis. Mensch, Ute, jetzt haben wir so lustig angefangen, gerade mit der Geschichte, die du erzählt hast. Wir sind jetzt sehr ernst geworden, aber das gehört eben dazu zum Leben. Und immerhin war das ein lustiger Vorfall heute, der auch für deinen Mann dann noch zum Schmunzeln war. Und so ist es. Aber sowas, das hättest du hören müssen. Das glaube ich. Dass der Mann in dem Alter aber diese klare Fantasie hat. Ja, klar. Lieber Freund. Ja. Die Ute, danke, dass du uns die kleine Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche für deinen Mann, was für ihn das Beste ist. Das wünsche ich ihm auch und dir wünsche ich alles Liebe und du hilfst mir über manche Nacht. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du sagst. Alles Liebe. Tschüss. Domian. Ciao. 1.22 Uhr, Matthias ist hier und Matthias ist 26. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen, Domian. Hallo, Matthias. Was ist dein Thema? Mein Thema, ja, eigentlich geht es darum, was das letzte Gespräch, was man mit seinem Vater führen kann. Mein Vater ist so, er hat Krebs im Endstadium. Es fing damals mit Magen-Darm-Krebs an. Mhm. Hat danach angefangen zu streuen. Bauchspeicheldrüse, Prostata, das volle Programm. Jetzt ist es so, dass man ihm gesagt hat, er hätte nur noch bis Dezember zu leben. Ist er im Krankenhaus? Nein. Zu Hause? Das möchte er nicht. Also, das ist nicht seine Art. Mein Vater ist halt ein sehr stolzer Mensch. Und er ist zu Hause im Moment. Nein, er lebt bei seiner Lebensgefährtin. Ist er schon ein Pflegefall oder kann er sich noch einigermaßen... Nee, er kann auch laufen, er kann auch alles machen. Er ist selbstständig gewesen. Aber er ist vollkommen austherapiert, man kann nichts mehr machen. Na, also die Ärzte sagen, man kann nichts mehr machen. Also man kann ihm jetzt nur noch Palliativ anbieten, schmerzlindernde Maßnahmen, die letzte Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Wie alt ist dein Vater eigentlich? Mein Vater ist 51. Also ist eigentlich kein Alter zum Sterben. Nein. Das Problem ist jetzt auch, Krebs liegt bei uns in der Familie vom väterlichen Teil. Meine Großmutter ist vor 2 Jahren auch an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Ganz jämmerlich. Die war gelb wie eine Figur von den Simpsons. Also es sah zwar witzig aus, aber war es nicht. Und mein Großvater war es auch nicht anders. Kommt es groß an, dass er 3 Schlaganfälle nacheinander hat und zum Glück nichts mehr mitbekommen hatte. Mhm. Du hast das Gespräch gerade begonnen, irgendwie so ähnlich mit einem Satz, was sage ich meinem Vater, kurz bevor er stirbt oder so in der Richtung. Habe ich das richtig verstanden? Ja, weil er möchte, dass ich mich jetzt nochmal mit ihm auseinandersetze, einfach nochmal mit ihm rede, so viel Zeit wie möglich verbringe. Mhm. Ich wohne nämlich eigentlich in Dortmund und mein Vater in Viersen. Bei Mönchengladbach. Ja, wie viele Kilometer sind das so grob? Das sind so ungefähr 100 Kilometer, so Pi mal Daumen. Ja. Wie war denn so bisher dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, durchwachsen. Also mein Vater war, als ich und meine Schwester noch klein waren, sehr eisern, also ein regelrechter Despot in der Erziehung, mit Handgreiflichkeiten, also kein Bilderbuchvater. Also er hat euch auch schon mal eine Ohrfeige gegeben oder ähnliches. Eine ist gut. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da war ich halt, wie alt war ich da, 7. Mhm. Da sind wir zum Beispiel, haben auf dem Land gewohnt, ich sollte mit meinem Vater Rasen mähen, das Kabel tragen, bin gestolpert und er hat mich mit einer Metallstange mehrmals auf den Oberschenkel geschlagen. Und man konnte meine Schreie wohl kilometerweit hören, wie meine Mutter das hinterher gesagt hätte. Mhm. Also das war wohl einer seiner Aussetzer. Ja, was dann auch hinterher letztendlich einer der Auslöser für die Trennung meiner Eltern war und schließlich auch Scheidung. Ja. Ach so, das heißt, du hast dann ein wesentlich engeres Verhältnis zu deiner Mutter als zu deinem Vater? Ja, ja, mein Vater ist halt ein starker Choleriker gewesen, war ja auch lange Zeit in Therapie. Frei, also von sich aus hat er das von sich aus eingesehen? Ja, er hat von sich aus eingesehen, dass er viele Dinge falsch gemacht hat. Er wurde zum Beispiel, hat er mir erzählt, auch nicht anders erzogen. Sein Vater war auch sehr streng, aber mein Vater hat es halt in gewisser Maße immer übertrieben. Was glaubst du denn, also er sucht das Gespräch jetzt mit dir. Genau. Was glaubst du, warum und was er dir sagen will? Ich weiß es nicht, grundlegende Dinge. Also es war jetzt zum Beispiel so, ich besuche eigentlich zweimal im Monat meine Familie mal in Mönchengladbach, mal meine Mutter, mal meine Schwester. Und die letzten Male hatte mein Vater halt nicht mitbekommen, dass ich dann in der Stadt war. Und hatte mich dann jetzt angesprochen, warum ich mich nicht bei ihm melde. Er würde ja gerne nochmal mit mir Kontakt aufnehmen. Dann ist halt das Problem, ich weiß dann echt nicht, worüber ich jetzt großartig reden soll, weil wirklich tiefgründige, intime Themen habe ich nie mit meinem Vater anschneiden können. Nun ist das eine ernste Situation. Der Mann ist todkrank. Er wird bald sterben und er sucht den Kontakt und er sucht das Gespräch. Genau. Ich finde, Matthias, auch wenn da schlimme Sachen passiert sind, gib ihm doch noch mal eine Chance und fahr mal hin und lass ihn mal ganz einfach kommen. Ja. Lass ihn reden. Vielleicht, du sagst, er hat eine Therapie gemacht. Vielleicht sind ja auch viele Dinge in ihm vorgegangen oder vielleicht sind jetzt auch die Augen ganz aufgegangen im Angesicht des Todes bei ihm. Vielleicht will er sich entschuldigen. Vielleicht will er was gerade rücken. Und die Chance, finde ich, solltest du ihm geben. Gehen kannst du immer noch. Ja, es mag sein, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch schon so eine Art Wehleidigkeit, weil jetzt kommt es auch ein bisschen. Bei uns in der Familie ist es zum Beispiel so, ich habe nochmal einen Stammbaum. Matthias, du musst irgendwie ein bisschen besser ans Fenster gehen oder so. Die Leitung ist sehr schlecht und knackt immer zu weg. Ach so. Und halt das Handy auch irgendwie an, das ist nicht gut zu verstehen. Also du sagst jetzt, es könnte sein, dass er wehleidig wird. Ja, weil bei uns ist es so. Das mag jetzt ein bisschen merkwürdig klingen, aber ich habe es mal überprüft. In den letzten 16 Generationen sind alle Männer meiner väterlichen Seite in der Familie am selben Tag in verschiedenen Jahren gestorben. Das war immer am 7. Dezember. So. Immer vom Vater zum Sohn. Und mein Vater ist halt ein bisschen abergläubig in der Richtung und glaubt dann halt auch, dass sein Tag am 7. Dezember kommen wird. Matthias, ich will dir mal was sagen. Wenn man so todkrank ist, darf man auch etwas wehleidig sein. Ja. Gib ihm doch einfach eine Chance. Geh doch einmal mal jetzt demnächst hin. Wenn dir das zu viel wird oder wenn du den Eindruck hast, das bringt so nichts, dann kannst du es abbrechen und musst es dann ja auch nicht wiederholen. Aber mach es bald. Du weißt nicht, ob er bis... Solange du die Gelegenheit hast. Du weißt nicht, ob der bis zum 7. Dezember lebt. Bei einer so schweren Krebserkrankung kann das unter Umständen ganz schnell gehen. Und dann machst du dir hinterher Vorhaltungen. Ich finde, es würde Größe zeigen von deiner Seite aus. Du hast schlimme Sachen mit ihm erlebt. Dann trotzdem nochmal hinzugehen und zu sagen, okay, du möchtest mit mir sprechen und möchtest mir was sagen. Ich bin hier, ich bin dein Sohn, ich bin hier. Lass uns sprechen. Mach es. Ich finde, es geht nicht nur um mich alleine. Das ist zum Beispiel so, meine Schwester muss halt für alles nachher gerade stehen. Sie muss alles organisieren. Sie kriegt das auch nicht mehr gebacken. Ihr wird das zu viel. Mein kleiner Bruder wurde von meinem Vater regelrecht verstoßen, weil er halt Drogenprobleme hatte und mehrmals Morddrohungen an meinen Vater gesagt hat und sogar Versuche. Und ja. Eigentlich hätte ich es zum Beispiel gern, dass wir alle dreimal mit meinem Vater nochmal intensiv reden, aber da blockiert er dann halt. Da will er lieber erstmal mit ihm alleine. Genau. Mein Bruder zum Beispiel gar nicht mehr. Weil ich halt zum Beispiel auch schlimm finde. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dein Bruder will nicht. Nee, mein Vater will meinen Bruder nicht. Also mein Vater hat meinen Bruder als Sohn aberkannt. Also er kennt ihn nicht mal als seinen Sohn an. finde ich sehr schlimm, aufgrund der Drogengeschichte. Ja, nicht nur der Drogengeschichte, auch mein Bruder hat halt schon immer wieder mal versucht, meinen Vater umzubringen. Auch im Beisein meiner Großmutter damals noch, als sie gelebt hat. Und das war halt ziemlich heftig für meinen Vater, auch für meine Großmutter damals. Und da hat er dann halt irgendwann einen Schlussstrich gezogen und gesagt, das ist nicht mehr mein Sohn. Die Drogen haben so einen kaputt gemacht. Mhm. Mein Sohn gibt es nicht mehr. Okay, das ist natürlich auch eine schlimme Geschichte, die ich jetzt gar nicht so im Detail beurteilen kann. Eigentlich ging es jetzt im Beginn unseres Gesprächs um dich, um deine Beziehung zu deinem Vater, die Beziehung deines Vaters zu dir. Und da ist meine Einstellung ganz klar, Matthias, also wenn ich du wäre, würde ich da hingehen und würde mit ihm reden. Ja. Du machst nichts falsch und du vergibst dir nichts. Du kannst eigentlich nur gewinnen dabei. Ja, du kannst es nur richtig machen. Wie gesagt, wenn es zu komisch wird, kannst du es abbrechen oder du wiederholst es nicht nochmal. Aber vielleicht ist es ja sogar ganz gut. Es ist eine Chance auf jeden Fall. Dass ich mich einfach nochmal mit ihm ausspreche und versuche, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. Genau. Mach es, Matthias. Ja? Ja. Dann handel schnell. In Anbetracht des Todes gibt es keine, sollte man nicht lange zögern. Nee, das stimmt. Mhm. Gutes Gelingen wünsche ich dir und überhaupt alles Gute. Danke gleichfalls. Schönen Abend. Dankeschön, Matthias. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, liebe Leute. Wir haben 1.33 Uhr und ich möchte euch gerne hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen haben wir wieder Schwerpunktthema und das Thema morgen heißt Während ich schlief, ... Und ich frage euch, was ist euch während des Schlafens schon passiert? Seid ihr vielleicht Opfer eines Verbrechens geworden? Hat sich jemand an euch vergangen? Seid ihr vielleicht Schlafwandler? Habt ihr in einem Sekundenschlaf mal einen Unfall gebaut? Oder habt ihr ungewöhnliche Erlebnisse während einer Narkose oder eines Komas schon gehabt? Also, was ist euch im Schlaf oder während des Schlafes schon passiert? Was hat man mit euch, während ihr geschlafen habt, schon gemacht? Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de und gerne morgen ab 0 Uhr anrufen. Wie immer, ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, kostenfrei für euch. Oder ihr könnt natürlich auch gerne während der Sendung anrufen. Also, während ich schlief, heißt das Thema morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, freie Themennacht heute und ich freue mich jetzt auf den Toni. Toni ist 22. Guten Morgen, Toni. Ja, hi. Ja, hallo Toni. Hallo Domian. Um was geht's? Ich wollte mit dir über meine Sportart reden, die ich jetzt schon seit knapp 5 Jahren treibe. Also es ist keine Sportart, die jedermann kennt, sondern ist ein bisschen spezieller. Davon gehe ich jetzt aus. Also Fußball spielen wird es nicht sein. Doch, Fußball spielen wird es sein. Ach, es ist Fußball spielen. Na gut, das ist ja nicht so ganz ungewöhnlich. Ja, das stimmt. Also vorweg, ich bin von Geburt an fast blind, 1% ungefähr Sehkraft. Und ich spiele Blindenfußball. Jetzt wird's interessant. Ja, genau. Also kurz ein bisschen zur Spielweise, wie man halt Blindenfußball spielt. Wie kann man Blindenfußball spielen, wenn man nicht sieht, woher der Ball kommt und wohin man schießen soll? Ja, genau. Pro Mannschaft gibt es 4 Spieler plus ein Torwart. Und die sind alle blind? Alle Spieler sind blind, außer der Torwart. Der sieht ganz normal. Der muss auch normal sehen. Ja. Der Ball hat eine Rassel. Eine Rassel? Und also der Ball hat so Rasseln drin, damit man den Ball halt hören kann. Ja, klar. Ja. Das Spielfeld ist 20 mal 40 Meter groß. Mhm. Links und rechts, auf die langen Seiten, gibt es dann Banden, die ungefähr 1,20 Meter hoch sind, damit das Spielfeld quasi abgetrennt ist. Mhm. Die Tore sind in Handballgröße, also die Handballtore, die Größe haben sie. Und dann werden halt die Spieler zur Chancengleichheit, weil es halt immer wieder Spieler gibt, die ein bisschen besser sehen können, werden die Augen komplett abgeklebt von allen Spielern, außer von dem Torwart. Das ist ja kurios. Damit man halt komplett blind ist. Ja, klar, dann ist es gerecht. Genau. Mhm. So, und dann geht's halt ans Spielen. Also pro Mannschaft gibt es dann 3 Guides. Der Torwart der eigenen Mannschaft ist jeweils ein Guide. Ja. Der dirigiert quasi dann seine Abwehrspieler bis 10 Meter. Ich muss gleich was fragen. Mhm. Sonst habe ich es gleich vergessen. Wo, also mit dem Rasseln ist mir schon klar, man hört quasi, woher der Ball kommt und aber woher weißt du, dass die Richtung, wo du den Ball hinschießt, dass da einer aus deiner Mannschaft steht und nicht einer von der Gegnermannschaft? Also wenn ich den Ball jetzt hab, dann rufe ich, jeder Spieler aus meiner Mannschaft kennt meine Stimme und wissen direkt, dass ich den Ball habe. Und dann gibt es halt eine ganz normale Formation, wie zum Beispiel Y-Formation. Das heißt, man weiß halt, wie ein Y aussieht. Es gibt halt einen linken und einen rechten Flügel. Und dann gibt es die zwei Abwehrspieler hinten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als hinterster Abwehrspieler den Ball habe, rufe ich hab, dann ruft meistens halt einer der beiden linken oder rechten Flügelspieler rufen hierhin. Ich bin hier. So, und dann musst du das quasi im Kopf berechnen, die Richtung, von da kam die Stimme, also muss ich jetzt in diese Richtung schießen. Genau, ich habe dann das halt im ja Kopf, habe ich das Spielfeld quasi und schieße dann entsprechend einen Diagonalpass nach vorne. Das ist natürlich am effektivsten, weil die Gegner halt bei dir vorm Tor sind und somit hast du dann vor dem gegnerischen Tor weniger Spieler und da muss man halt einfach so einen steilen, diagonalen Pass nach vorne schießen und dann hat man meistens einen freien Raum zum gegnerischen Tor. Das ist ja viel schwieriger als normalen Fußball zu spielen. Ja, also kurz nochmal zur Erklärung, wie das funktioniert. Man hat halt diesen Guide, der seine eigene Abwehr bis 10 Meter dirigiert. Mhm. Der sagt dann halt unter anderem, welcher Gegner gerade auf einen zukommt, ob man eventuell, also der stellt halt die Abwehr, sagt, von wo der kommt, ob der jetzt von links oder rechts der Gegner kommt, wenn er von Weitem kommt. Ich als Spieler muss, wenn ich den Ball auf mich zurollen höre, immer das Wort Voy rufen. Voy? Ja, Voy, das heißt, das ist Spanisch und heißt, Achtung, ich komme. Dann weiß nämlich der Gegner einfach, wo ich stehe und der darf mich nicht umrennen, weil wenn er mich mit voller Absicht umrennt, obwohl ich Voy gerufen habe, dann ist es für ihn ein Foul und zählt auch als Mannschaftsfoul. Also ich erahne das, richtig verstehen tue ich es nicht, aber ja, ich erahne das und erahne, dass das eine sehr komplizierte Geschichte ist. Und ab 10 Meter nach dem Gegner, nach dem eigenen Tor gibt es dann den Seitenguide, der steht an der Bande, also hinter der Bande und ist meistens der Trainer, der dirigiert dann das Mittelfeld. Und wenn jetzt zum Beispiel der Abwehrspieler, ich bin jetzt beispielsweise der linke Flügelspieler und spiele somit im Sturm und wenn jetzt der Abwehrspieler einen diagonalen Pass auf mich geschossen hat, dann höre ich den Ball, der auf mich zukommt, ich nehme ihn ganz normal an und der Seitenguide sagt mir dann hier, Toni, du hast freien Raum, du kannst einen Halbmond in die Mitte machen und zum Tor laufen oder dein Mitspieler ist gerade frei, weil alle Gegner gerade auf mich gerichtet sind. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du es gerade am Anfang gesagt hast. Sind bei euch auch so viele Spieler in einer Mannschaft wie in einer normalen Fußballmannschaft? Nee, 4 gegen 4. Ach, 4 gegen 4. Ja, genau. Ja, sonst wäre es zu kompliziert, ne, glaube ich. Nee, ja, 4 gegen 4. Ja, dann ruft halt entweder mein Mitspieler hier, ich bin frei. Dann schieße ich halt rüber zur anderen Bande. Und meistens laufe ich dann auch direkt zentral vors Tor. Ich weiß ja ungefähr im Kopf, wie das Spielfeld ist und wo ich immer stehe. Wie viele Tore schießt man so in der Regel? Ist das vergleichbar mit dem anderen Fußball? Durchaus. Also der deutsche Meister hat jetzt in der ganzen Saison über 60 Tore geschossen. Aber die sind halt auch trainieren zweimal die Woche, die sind super. Es gibt sogar eine deutsche Meisterschaft. Es gibt eine Bundesliga, die ist jetzt vor 2 Tagen beendet worden. Ja, das ist schon peinlich, dass ich das nicht weiß. Das habe ich noch nie gehört. das würde ich gerne mal sehen. Das ist doch für ein Sehende wahrscheinlich auch hochinteressant, so ein Spiel zu ja, verfolgen. Ja, also wir haben ja Städtespieltage. Städtespieltag heißt, dass wir mitten in der Innenstadt ein Spielfeld aufgebaut bekommen. Also ein komplettes mit Kunstrasen und allem drum und dran. Da werden teilweise auch Buslinien umgeleitet oder sogar gesperrt, damit es halt ruhig ist in der Stadt. Und da erwartet man manchmal, also jetzt vor 2 Tagen war es in Lübeck und da haben wir ungefähr 3000 Zuschauer gehabt. So, dann bin ich mal gespannt, wann ihr nach Köln kommt, dann bin ich aber auch dabei. Ja, in Köln müssen wir mal, es gibt sogar eine Mannschaft, die in Köln spielt, das ist der PSV Köln. Die wurden jetzt, glaube ich, 7. oder 8. Muss ich mir mal schlau machen. Gibt es denn auch sowas wie Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften? Es gibt sogar eine Weltmeisterschaft, ja. Es gibt eine deutsche Nationalmannschaft. Aber da bist du nicht drin? Nee, noch nicht. Also, da bin ich noch nicht drin. Verdienen die Jungs so viel wie die anderen Fußballer auch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nicht so viel, aber die Nationalspieler verdienen da schon Geld. Ach, die können davon leben? Na, leben nicht. Also die verdienen, glaube ich, irgendwie 100 Euro in 3 Monaten oder okay, so. Okay, na gut, das ist nicht so viel. Ist ja meist, das ist ja eigentlich eher Hobby. Lahm und Co. lächelt da müde drüber. Ja, klar. Aber dafür werden halt die ganzen Flüge, weil jetzt ist zum Beispiel die Japan, die Quali-Runde ist halt beispielsweise jetzt in Japan. Und da werden die ganzen Flüge halt auch bezahlt von den Spielern, die ganze Ausrüstung, deutschen Nationalkoffer, deutschen Nationaltrikot, Trainingsanzüge, die werden halt alle zur Verfügung gestellt. Verstehe. Du bist ja, du musst ja mit Leib und Seele ein Fußballfan sein. Ja, ich habe früher gerne Fußball gespielt, als ich besser sehen konnte. Und du lebst ja davon, wenn du jetzt die großen, die deutschen Spiele, jetzt Weltmeisterschaft, na gut, die kannst du im Radio hören, ne, die Übertragungen. Ja, die kann ich im Radio hören. Das ist ja gar nicht so schlecht. Die Kollegen machen das ja sehr genau im Radio und da kann man sich das auch vorstellen. Ja, also ich könnte es auch ein bisschen noch im Fernsehen sehen. Das geht noch so ein bisschen. Also meistens kann ich mir die Sachen auch schon denken, was passiert ist. Ich kann jetzt vielleicht nicht unbedingt sehen, wie der jetzt den Ball vorgeschossen hat, aber ja, ansonsten. Ich fände ja mal sehr lustig, wenn unsere Nationalmannschaft mit verbundenen Augen das mal versuchen würde, so zu spielen. Das wäre eine Blamage. Also wir haben mal schon solche Aktionen gehabt. Da haben wir so eine Art Kurs gehabt. Da haben wir Profispieler eingeladen. Mhm. Die haben wir erstmal einen ganzen Tag lang eingeprobt, wie Blindenfußball funktioniert. Wir haben denen die Regeln erklärt, wir haben die auch ein bisschen trainiert. Und dann sollten die halt auch mal gegen uns mit verbundenen Augen spielen. Und, wie war das? Die haben sich meistens nicht von der Stelle bewegt. Ja, klar. Man hat halt schon sehr viel Respekt. Ich hatte anfangs auch sehr viel Respekt, aber mittlerweile bin ich eigentlich so abgehärtet. Vor 2 Jahren habe ich einen Zahn verloren. Vorgestern wäre ich fast ins Krankenhaus gekommen. Also Respekt habe ich vor dem Sport, aber ich habe jetzt keine Angst, irgendwie ganz normal auf dem Spielfeld zu sprinten. Also es macht dir richtig Spaß, das höre ich. Ja, definitiv. Also ich habe ja Sport immer geliebt und irgendwie muss man sich auch fit halten. Ja klar, was machst du beruflich? Egal, ob man... Ich bin beruflich noch auf Arbeitssuche, aber ich bin Fachinformatiker. Ah, okay. Da hat man es leider manchmal, muss ich wirklich ehrlich sagen, auch ein bisschen schwierig als Sehbehinderter irgendwie eine Stelle zu finden, weil halt viele Unternehmen teilweise Berührungsängste haben und wissen halt nicht, der kann programmieren, aber der ist auch blind und haben da wahrscheinlich Angst, solche Menschen auch einzustellen. Das ist schlimm, dass das immer noch so ist. Ja, also... Das hat sich schon viel verändert, glaube ich. Wenn du magst, kann ich dir da jetzt eine kleine Geschichte zu erzählen, wo ich mir sicher bin, dass es wegen den Augen passiert ist, dass ich abgelehnt wurde, aber ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich jetzt Ich glaube es dir schon. Das habe ich hier in der Sendung auch schon oft gehört, auch von Menschen mit anderen Behinderungen, dass die Schwierigkeiten im Beruf haben, was natürlich völlig bekloppt ist, weil ihr seid genauso gut oder vielleicht sogar noch besser als nicht behinderte Menschen. Was ich immer sehr cool finde beim Fußball, beim blinden Fußball, das habe ich ja jetzt vor 2 Tagen wieder gemerkt, beim letzten Bundesligaspieltag, da, weil es ist ja schon sehr körperbetont, der Fußball. Man läuft ganz normal wie im echten Fußball und man dribbelt wie im echten Fußball und man trickst halt auch teilweise mit dem Ball wie im echten Fußball. Und dann habe ich halt, ich bin halt immer so ein Typ, entweder der Gegner fällt oder ich habe den Ball oder es fallen beide, aber ich gehe nicht ohne Ball irgendwie von der Stelle und ich lasse den Gegner auch nicht durch. Und dann habe ich immer faire Zweikämpfe gegen den einen Gegner aus St. Pauli und wir standen da die ganze Zeit an der Bande und mal war er halt an der Bande und kam nicht durch, dann war ich wieder dran und aber wir waren halt beide sehr hartnäckig und man hört halt nur von den Zuschauern, boah, wie machen die das? Das sieht ja toll aus und boah, also, du machst wie die mit dem Ball umgehen. Du machst mich sehr neugierig. Also die nächste Gelegenheit werde ich nutzen, um mir das mal anzugucken, Toni. Danke, also, dass du angerufen hast. Du kannst bei YouTube ja ganz viele, gibt es ganz viele Videos. Guter Tipp. Wurde auch vor 4 Jahren sogar mal vom RTL-Team begleitet. Ja. Selbst das kannst du im Internet finden. Das werde ich gleich mal heute Nacht machen, wenn ich nach Hause komme. Ja. Toni, unsere Zeit rennt. Ich danke dir für deinen Anruf und dass du uns Einblick gegeben hast in diesen ungewöhnlichen Sport. Und viel Spaß weiterhin und alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss, ciao. Schönen Abend noch, ciao. Danke. 0800 220 50 50 Doris 71. Guten Morgen, Doris. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen, Doris. Grüße dich. Ja. Als erstes wünsche ich mal dem jungen Mann, der eben vor mir gesprochen hat, einen ganz tollen Arbeitgeber, der ihm wirklich eine Chance gibt und eine gute Stelle vermittelt. Allerdings. Das wäre toll. Drücken wir die Daumen. Bei mir geht's um folgendes Problem. Ich bange seit gestern um das Leben meiner guten Freundin, die in England lebt. Und wir kennen uns seit fast 65 Jahren von der Schule her. Mhm. Und wir haben, seit wir beide verwitwet sind, sind wir ganz eng verbunden. Und ich habe auch deswegen eine Flatrate, wo ich mit ihr zeitunbegrenzt telefonieren kann. Mhm. Und jetzt war ich längere Zeit verreist, den ganzen August, und habe Anfang September, als ich zurückkam, festgestellt, dass meine Telefonanlage geschädigt war durch ein Unwetter. Mhm. Und da habe ich ganz kurz meiner Freundin eine E-Mail geschickt, dass das Telefon im Moment nicht funktioniert, und ich gebe ihr dann Bescheid. Und dann habe ich ihr auch am letzten Mittwoch, hat sich das so ergeben, dass das Telefon zwischenzeitlich ging. Ich habe gedacht, es klappt ganz. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschickt, dass wir uns wieder verständigen könnten. Und sie hat sich normal dann sofort immer gemeldet. Ja. Und das war ungewöhnlich. Sie hat sich am nächsten Tag nicht gemeldet. Und nach 3 Tagen habe ich irgendwie Angst gekriegt. Dann habe ich versucht, wenn das Telefon mal ging, sie zu erreichen, habe ihr dann auch auf ihre Mailbox gesprochen. Mhm. Sie hat sich nicht gemeldet. Und gestern Morgen habe ich dann wieder ihr auf die Mailbox gesprochen, und abends habe ich dann gedacht, jetzt abends, die ist sicher im Garten oder so, abends muss ich sie einfach erreichen. Mhm. Und habe gestern Abend angerufen, und da ist auch eine Stimme und sagt, hello. Und dann sagt, ach, wunderschön, du bist ja da, wie schön, dass ich dich erreiche, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und da sagt auf einmal jemand, ja, wer ist denn da? Und da sage ich, ja, Lilo, bist du das nicht? Und da sagt sie, nein, und da war das die Tochter, die eigentlich in Mexiko lebt. Ach, und da habe ich gesagt, ja, um Gottes Willen, wieso? Und da hat sie gesagt, ja, hast du meine Nachricht nicht gekriegt? Und da habe ich gesagt, wieso? Und da sagt sie, ja, ich habe dir doch über Skype geschrieben, dass die Mama ganz schrecklich verunglückt ist. Ach, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Und da hat sie mir gesagt, ja, die Mama ist überfahren worden, ganz in der Nähe, sie lebt in Wales, in einer Kleinstadt, und sie geht viel zu Fuß, einkaufen und so alles. Und sie ist ganz normal auf dem Bürgersteig gelaufen. Und da ist ein alter Herr von 80 Jahren, der ist von der Straße abgekommen und hat mit seinem Auto meine Freundin total überfahren. Und sie ist ganz, ganz schrecklich verletzt. Also wir wissen jetzt nicht, ob wir ihr wünschen sollen, dass sie es überlebt oder nicht. Also so schwer. Sie ist nicht bei Bewusstsein. Nein, sie ist im Koma. Jetzt weiß ich auch nicht, ich konnte mit der Tochter nicht lange reden, ob das ein künstliches Koma ist oder ob das Koma von ihr ausgeht. Sie hatte mir nur, ich habe dann nachträglich, als es möglich war, auf Skype die Nachricht gelesen, und da schrieb sie nur, dass Mama im Moment nur von Maschinen am Leben gehalten wird, und sie hat beide Beine mehrmals gebrochen, den Arm gebrochen. Doris, hat eine ganz schlimme Kopfverletzung. Ja, was mir gerade jetzt einfällt, ist, wenn du dir das finanziell leisten kannst, fahr doch so schnell wie möglich hin. Ja, ich bin auch nicht mehr so jung und auch nicht so gesund, und wenn sie im Koma ist, dann ist das ähnlich. Ihre Kinder sind jetzt bei ihr. Die Tochter ist aus Mexiko sofort hingeflogen, und auch der Sohn, und die Tochter will mich jetzt also ständig auch auf dem Laufenden halten. Aber ich bin natürlich hier ganz, ganz aufgeregt, und wir sind also noch 2 andere Freundinnen. Wir sind also ein ganz enger Verbund. Ja, deswegen sage ich ja, wenn du es irgendwie organisieren kannst, auch wenn sie im Koma liegt, wäre es ja auch eine schöne Geste. Ja, ich will jetzt erstmal noch ein paar Tage warten, was überhaupt kommt, ob sie es überlebt. Und also ich bin so aufgewühlt. Vielleicht darf ich das mal sagen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen vor Angst und Aufregung. Ja. Doris, lass mich das mal sagen. Vielleicht ist es besser, dass du sie, auch wenn sie im Koma liegt, noch lebend siehst und dich vielleicht von ihr verabschieden kannst, als wenn du denn zu einer Beisetzung fahren müsstest. Ja, es ist schwierig für mich, weil das ist ziemlich weit, das ist in Wales, und ich kann nicht fliegen, ich bin also gesundheitlich in der Lage, und da müsste ich eventuell mit dem Zug fahren, und ich kann auch nicht sehr gut Englisch, also dann, ich habe nur so ein bisschen Schulenglischkenntnis, ich kann jemand erklären, einen Weg zum Bahnhof oder so, aber so richtig unterhalten kann ich mich nicht, und ich bin einfach, in meinem Alter bin ich ein bisschen ängstlich jetzt alleine. Ja, das verstehe ich. Bin auch nicht so sehr gut zu Fuß, also. Ja. Das heißt, du musst jetzt erstmal abwarten. Ja, ich muss jetzt erstmal warten, was ich höre von der Tochter. Mensch, ich verstehe, also, wenn du 65 Jahre mit der Frau befreundet bist, das ist eine unfassbar lange Zeit, ist das ein Mega-Schock, wenn jemand dann so schwer krank ist. Und sie war immer, also wir haben uns noch vor kurzer Zeit unterhalten, ich hoffe, dass es ihr nicht so geht, dass sie zum Pflegefall wird, denn sie sagte immer noch, ach um Gottes Willen, davor mag man mich verschonen und so, also ich habe gestern Abend auch gebetet für sie und ich weiß nicht, was ich ihr wünschen soll, ob ich ihr wünschen soll, dass sie überlebt oder ob ich ihr wünschen soll, dass es, ich weiß auch nicht, wie schwer diese Verletzung, das wissen die Ärzte wahrscheinlich selbst noch nicht so sehr. Vielleicht wird dir das die Tochter dann auch nochmal erklären können in den nächsten Tagen. Ich will auch der Tochter jetzt nicht auf die Nerven fallen, sie hat mir zwar gesagt, sie informiert mich sofort, wenn irgendwas sich verändert oder wenn also Doris, ich drücke dir erstmal die Daumen, dass du das gut verkraftest und dass du jetzt über die Zeit kommst und dass du Kontakt halten kannst, zumindest mit der Tochter. Ja, und dann wünschen wir einfach von hier aus deiner lieben Freundin alles Gute und von Herzen viel Kraft und einfach das Beste. Ja. Also, dann wünsche ich dir viel Kraft für die nächste Zeit und alles Gute, liebe Doris. Vielen Dank, Domian. Tschüss, ciao. Alles Gute tschüss. Für dich. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Jan. Jan ist 28. Guten Morgen. Hallo, Guten Jan. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Jan. Jan. Hi, Jan. Schön, mit dir zu sprechen. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Um was geht's bei dir, Jan? Es ist eine ziemlich krasse Story eigentlich. Und ich finde es auch schade, dass du immer so krasse Stories anhören musst. Es fing 2008 an, da hatte ich einen entzündeten Blinddarm, war im Uniklinikum in Münster im Krankenhaus und aber mir fällt es auch nach wie vor noch schwer, darüber zu sprechen, weil es ist jetzt schon 6 Jahre her, man denkt, okay, ist eine lange Zeit, aber es holt mich jetzt gerade wieder ein, diese Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte damals auch psychologische Beratung im Krankenhaus. Sag doch mal, was Schlimmes passiert ist damals. Also eine Entzündung des Blinddarms, das klingt ja erstmal noch harmlos. Das klingt harmlos und das merkt man eigentlich auch, aber ich gehörte zu den 2 oder 3% der Menschen, die es nicht merkt. Und das war mein Pech quasi und dann wurde ich mehr oder weniger von meinem Hausarzt eingeliefert ins Krankenhaus und dann Notoperationen haben sie festgestellt, okay, der Blinddarm ist eigentlich schon geplatzt und das war 2 Tage später, nachdem er entzündet war. Mhm. Und dann ging das große Rennen los, ne? Also dann wirklich, ich habe 18 OPs hinter mir mit Vollnarkose. 18 OPs, ja. Weil der Blinddarm geplatzt war. Und der ganze Innenraum irgendwie... Der war entzündet. Genau, da musste man so, man nennt es Lavage, das ist so eine Bauchspülung mussten die dann machen. Ich habe davon nicht viel mitbekommen, weil ich war auf den härtesten Drogen während der Zeit, auf Morphium teilweise, auf... Warst du in künstlichen Koma wahrscheinlich? Genau, ich lag 2 Wochen im künstlichen Koma auf der Intensivstation. Wie hast du diese Zeit, das ist ja immer für viele Patienten ein besonderer Einschnitt, wenn sie im Koma gelegen haben, wie hast du diese Koma-Zeit in Erinnerung? Wenn überhaupt in Erinnerung? Also, das Ding ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte ein Nahtoderlebnis, weil mir haben die Ärzte gesagt, okay, wir haben dich wiederbelebt, das haben wir nicht da gesagt, aber das haben wir sie später gesagt, nachdem es mir wieder gut ging. Und das sorgt es wirklich, es klingt wie in so einem Film, aber du stehst, du kriegst alles um dich herum mit, was passiert in deinem Bett herum. Ich weiß ganz genau, meine Eltern haben gesagt, du lagst im Koma, du hast geschlafen, du hast nichts mitbekommen. Aber ich wusste ganz genau, dass die da waren, dass ich habe alles gesehen in diesem Raum. Und das Komische, ich weiß noch ganz genau, was da passiert ist im Raum. War dir denn währenddessen klar, dass du vielleicht im Übergang bist von Tod vom Leben zum Tod? Nein, war mir gar nicht. Gar nicht. Absolut gar nicht, weil das merkst du dem Moment, glaube ich, gar nicht. Du hast nur alles mitbekommen, was da in dem Raum passierte. Ja, alles. Und das ist die, ich habe sonst eigentlich, ich lag jetzt insgesamt 6 Wochen da mit halb und dann wird es ein bisschen schwierig darüber zu reden. Also. Aber wenn man so ein Nahtoderlebnis sagt, dann erzählen die Leute meistens immer noch besondere Eindrücke, die sie hatten. Hattest du auch so etwas, eine Lichterscheinung oder dass sie an der Decke schwebten oder dergleichen? Gibt es das bei dir auch? Ja, ich habe das schon so gehabt, dass ich dieses an Decke schweben, das hört sich so pathetisch an, aber es stimmt schon zum gewissen Teil schon. Also du bist halt schon in diesem Raum, aber du schwebst jetzt nicht wie so ein Geist an der Decke, dass du dich selber so siehst, aber du, das ist so ein, wie soll ich das beschreiben? Das ist so ein Gefühl, das kannst du gar nicht so in Worte fassen. Du bist halt schon im Raum, du bist, als würdest du irgendwo so still auf so einem Stuhl sitzen und du willst alles so beobachten. War das ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl? Ja, es war ein gutes Gefühl, weil ich habe keine Schmerzen gespürt in dem Moment und die Schmerzen waren das Übelste in der ganzen Geschichte. Wolltest du wieder zurückkehren, so in deinen Körper rein? Nee, wollte ich nicht. Das klingt krass, aber ich wollte es nicht. Ich wollte es in dem Moment gar nicht. Weil ich habe diese Schmerzen, die ich da gespürt habe, die wünsche ich keinem auf dieser Erde. Niemanden. Also, als du dann real aufgewacht bist aus dem Koma, konntest du dich sofort an diese Ereignisse, die du mir gerade erzählt hast, konntest du dich daran erinnern? Nein, das kam nach und nach. Und das ist genau das Problem, was mich momentan beschäftigt, weil ich habe eigentlich gedacht, dass ich darüber hinweg bin, aber es holt mich alles wieder ein. Und ich bin momentan echt so, dass ich nachts echt nicht mehr schlafen möchte, weil ich träume jede Nacht ganz schlecht und ich immer nur von Tod, Verfolgung, also es ist abartig. Aber nicht schön. Du bist dann wieder wenn auch nach sehr langer Zeit, aber du bist dann wieder gesund aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ja, genau, nach 6 Wochen, dann war ich in der Reha, ich habe 30 Kilo abgenommen, war ich in der Reha, habe da wieder zugenommen. Aber es war natürlich schon ein sehr langer Prozess, ne? Also es war nicht mal eben so. Ja. Oft hört man auch von Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten, dass sie eigentlich gelassener mit dem Leben umgehen. Ja, ja, das ist ja, aber bei dir nicht so. Du bist ja eher in Angst, ne? Ja, das Ding ist, ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite schon so ein bisschen ängstlich und ich denke auch immer auch viel über den Tod nach. Und ich denke immer, beschäftige mich ganz bewusst mit der Frage, was passiert nach dem Leben? Wobei ich nach dieser Erfahrung jetzt im Krankenhaus und wo ich da neben mir stand, eigentlich, das war ja eigentlich ein schönes Gefühl erstmal so für mich. Das müsste dir eigentlich die Angst nehmen vor. Genau. Tut es aber momentan nicht, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Momentan habe ich einfach echt wirklich sehr viel Angst. Erstaunlich ist ja, dass das jetzt nach so vielen Jahren dann so hochbricht. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass das am Anfang war das gar nicht so schlimm, das erste Jahr, die ersten 2 Jahre danach. Gar nicht. Für mich war das in dem Moment abgehakt. Ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Mhm. Das kommt jetzt seit 3 Jahren oder so ist es so. Es wird immer, ich habe das Gefühl, es ist immer von Tag zu Tag echt ein bisschen krasser. Also, Jan, die Sendung ist gleich rum, du hörst die Musik im Hintergrund. Aber da müssen wir noch weitersprechen. Das heißt, meine Psychologin ruft dich gleich an. Ich glaube, dass du da irgendwas unternehmen solltest in Sachen Psychologe, Psychiater oder man muss mal gucken. Psychologin wird dich gleich beraten. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ja? Okay, danke dir, Domian. Sehr gerne. Ja, danke, lieber Jan. Danke für deine Zeit, ne? Sehr gerne. Tschüss, ciao. Danke, ciao. So, in der Technik heute Nacht ist Dennis Eickmeier und unser Thema morgen heißt Während ich schlief, ... Was ist euch während des Schlafes schon passiert? Was hat man mit euch, während ihr geschlafen habt, schon angestellt? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und die Sendung beginnt um 1 Uhr. Radio 1 live und wieder Fernsehen. Bis dann, ciao.